1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein festes Thema, ein ernstes Thema. Das Thema heißt Mord in der Familie. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, bei denen es in der Familie oder im nahen Umfeld oder im Freundeskreis einen Mord gegeben hat oder eine gewaltsame Tötung. Und ich möchte auch gerne mit einem Täter sprechen, wenn jemand sich äußern möchte. Also, Mord in der Familie, unser Thema heute Nacht. Telefonnummer wie immer kostenfrei für euch 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Andreas und ist 40 Jahre alt. Guten Morgen, Andreas. Hallo, Domian. Hallo. Guten Morgen. Du willst mir von einem Mord oder möchtest mir von einem Mord in deiner Familie erzählen? Ja, also das liegt jetzt 32 Jahre zurück und ich war 8 Jahre alt, wie mein Nachbar mit einem Hammerkopf von einem Presslufthammer erschlagen wurde. Mhm. Und weil ich halt mit meinem Nachbarn sehr viel Kontakt hatte, ich bin mit seinem Hund sehr viel spazieren gegangen und so weiter. Wie alt war denn der Nachbar damals? Der war circa 70 Jahre alt. Ah ja. Mhm. Hatte eine Gastronomie und war lange Zeit ungeklärt, ob der seinen Mörder praktisch aus der Gastronomie mit nach Hause genommen hat oder ob derjenige ihm zu Hause aufgelauert hat. Man konnte das nicht genau recherchieren. Das war also auch bei der Sendung Aktenzeichen XY und die Bild am Sonntag hat sich auch mit einer Doppelseite damit befasst. Mhm. Was im Nachhinein rauskam, er hat kurze Zeit danach, noch 3 weitere Personen auf brutalste Weise umgebracht. Also auch ein Taxifahrer, ja, den er also wirklich massiv, mit einem stumpfen Gegenstand auf den Schädel eingewirkt hat. Also ein äußerst brutal vorgehender Täter. Ja, und man muss sagen, von der ganzen Prozessverfolgung her war das... Also man hat ihn dann bekommen? Ja. Man hat ihn dann erwischt? Es war also so, es wurde bei der Bild am Sonntag wurde eine Doppelseite geschaltet, privat. Das hat furchtbar viel Geld gekostet. Mhm. Das hat mehrere 10.000 D-Mark gekostet, um das für ganz Deutschland zu schalten. Also es war ein enormer Aufwand. Ja. Und es war auch ein Kapitalverbrechen. Also er hat sehr viel Bargeld und dann auch Schmuck und verschiedene Sachen mitgenommen. Und das Allerschlimmste war, dass man hat dann auch das so gesagt, man recht hat ihm praktisch dem homosexuellen Milieu zugeordnet. Ja. Er wollte das seinem Freund schenken und die haben dann irgendwie Streit bekommen. Und er hat das in einem Nachbarort in einer Kirche auf dem Altar alles, was er mitgenommen hat, auf dem Altar verbrannt. Also das Geld, welches Geld jetzt? Von dem Nachbarn? Genau, was er bei dem Nachbarn in der Wohnung Also die Polizei hat diesen Mann dann gefasst? Ja, gefasst. Nach wie lange hat das gedauert? Circa ein Dreivierteljahr. Ja, zu was ist dieser Mann verurteilt worden damals? Er wurde wegen einem psychologischen Gutachtens wurde er in die geschlossene Forensik nach Andernach verbracht, wo er heute immer noch sitzt. Mhm. Mhm. Und er hat sich also bis zum heutigen Tag zu den Vorgehensweisen nicht geäußert, nur anhand von DNA-Spuren. Das weißt du? Das weiß ich, ja. Ach so, das heißt, er hat nicht zugegeben, dass er es war? Genau. Ah. Nur man konnte eindeutig durch DNA-Spuren und bestimmte Merkmale am Tatort konnte man das feststellen. Und ich habe Bilder. Ja, wobei DNA-Spuren konnte man damals ja noch nicht ermitteln. Ja, aber man konnte es noch nicht analysieren. Sie hatten also zum Beispiel jetzt an diesem Presslufthammer von ihm Fingerabdrücke sichergestellt und so weiter und so fort. Und wie kommt das denn, dass du nach 32 Jahren, du warst damals ein Kind, ein Junge von 8 Jahren, dass du so genau diesen Fall bis heute verfolgst, dass du sagen kannst, der hat sich noch nie wieder geäußert? Ich habe erstens ein fotografisches Gedächtnis. Mein Opa war also ein hoher Kriminalbeamter bei der also bei der Kriminalpolizei. Mhm. Und weil er halt auch sehr, sehr engen Kontakt zu meinem Nachbarn hatte, war es für ihn beziehungsweise für die Familie also kein großes Problem, dass man dann halt immer so vom laufenden Geschehen her dann also auf dem aktuellsten Stand war. Und du warst 8 Jahre alt. Genau. Wie hast du das damals als kleiner Junge empfunden? Ich muss sagen, also jetzt so von dem Vorgehen her, also jetzt wie gesagt, klar, umgebracht, egal welche Methode, das habe ich schon als schlimm empfunden. Mhm. Aber die Bilder, die mir die Polizei gezeigt hat, beziehungsweise dass 1,5 Jahre dieses Gebäude niemand betreten durfte wegen Ermittlungsarbeiten, mhm. das Gebäude war versiegelt, mhm. Diese Bilder, die mir die Polizei gezeigt hat, also mit überall Blut an den Wänden und also... Also die Polizei hat dir, dem kleinen Jungen damals, ja. Diese schlimmen Bilder gezeigt? Genau. Warum? Das Problem war, also seine Frau lag zu der Zeit im Krankenhaus mhm. und ich hatte zum Beispiel dadurch, dass ich mit dem Hund von der Familie immer jeden Tag spazieren gegangen bin, hm. auch einen Schlüssel von diesem Haus. Ja. Und zu der Zeit sind Arbeiten in diesem Haus durchgeführt worden. Also es wurde dort zum Beispiel ein neues Bad und ein Saunabereich eingerichtet. Deswegen war auch zu dieser Zeit aktuell eine Baustelle dort, wo auch ein Presslufthammer. Dennoch, meine Frage. Ja, wieso zeigt man einem kleinen Jungen blutverschmierte Wände? Diese Frage kann ich nicht beantworten. Also warum? Kannst du dich ja noch erinnern? Die haben dir das vorgelegt und die müssen das ja dann mit einer Frage verbunden haben. Ja, sie haben jetzt zum Beispiel zu mir gesagt, jetzt so, ob ich jetzt das irgendwie wüsste, ob in der Wohnung irgendwas verändert wäre. Ach so. Also von der Einrichtung. Dann haben sie das zum Beispiel jetzt. Er hatte eine so eine Gastronomie-Kaffeemaschine, die hat zum Beispiel gefehlt und mir verstehe. Ist es halt aufgefallen, ich so von aber war die halt haben, in der Wohnung Sachen anders. Die haben, das die wollte die Polizei von mir halt wissen. Verstehe. Die haben dir aber nicht die zugerichtete Leiche gezeigt. Nein. Fotos nein. davon. Nein. Nein. Das nicht. Also wie du hattest einen engen Kontakt zu diesem Mann. Genau, ja. Also die ganze Familie, also wenn jetzt zum Beispiel irgendwie eine Feier oder was gemacht wurde, dann meistens bei ihm im Restaurant. Also mhm. es war also ein sehr enger Kontakt. Mhm. Und wie gesagt, seine Frau lag zur Zeit des Mordes im Krankenhaus, mhm. also auch noch 4 Monate später. Und du sagst, das war angesiedelt im homosexuellen Milieu. Das heißt, der Nachbar hat vermutlich irgendwie ein Doppelleben geführt. Nein. Der ihn umgebracht hat. Also jetzt mein Nachbar in diese Richtung gar nicht. Ach so. Was war das Motiv? Weißt du das, warum dieser alte Mann umgebracht wurde? Es war ein Kapitalverbrechen. Ja gut, was heißt das? Also man muss sagen, der ihn umgebracht hat, es war ein politischer Gefangener aus der DDR, den die Bundesrepublik Deutschland, ich glaube in den 70er Jahren irgendwann, freigekauft hat. Okay, aber was war das Motiv? Warum hat er diesen Mann umgebracht? Er hat sich das Auto von meinem Nachbarn angeeignet. Hm. Er hat 6.000 D-Mark Bargeld mitgenommen. Also das Motiv war Raub. Er hat den Mann beraubt. Er wollte das Geld haben und das Auto und so weiter. Ja, und dann kam aber, wie gesagt, dazu, er hat also innerhalb von wenigen Wochen also 4 Menschen umgebracht. Also ein 72 Jahre alter Mann, Rentner, der als Taxifahrer gearbeitet hat, war sein zweites Opfer und dann noch ein Ehepaar. Mhm. Und man hat dann halt durch irgendwelche Profilstrukturen bei der Kriminalpolizei hat man dann gesagt, man rechnet diese 4 Morde rechnet man einer Person zu. Nur es war halt, also wie gesagt, auch mit der Sendung Aktenzeichen XY. Ich könnte mir vorstellen, Andreas, dass man als 8-Jähriger eigentlich das nicht erfasst und begreift, warum so etwas passiert. Wie hast du es in Erinnerung? Ja, also von der Erinnerung her muss ich ganz ehrlich sagen, also Gott sei Dank, also hab ich also jetzt, wie gesagt, meinen Nachbarn also nach der Tat also keine Bilder gesehen, weil ich denke mir, das hätte ich mit Sicherheit dann nicht naja, aber es war schon ein Schock natürlich für dich und wahrscheinlich hat es auch lange gebraucht, bis du dann darüber hinwegkamst. Ja, weil es war nämlich auch so, auch meine anderen, also beziehungsweise die anderen Leute, die in der Straße gewohnt haben, wurden auch befragt und da kam die Kriminalpolizei halt darauf, ja Moment, da war ein Junge, der dann halt jeden Tag mit dem Hund spazieren gegangen ist. Verstehe, und somit warst du dann nah dran an der ganzen Sache. Genau, ja. Und ich merke schon, wie du es erzählst, dass sich das immer noch sehr emotionalisiert und trotz der 32 Jahre, die zurückliegen. Es gibt halt so Sachen, die vergisst man seitdem nicht. Genau, also, ja, sowas natürlich, das ist so eine Sache dann. Also praktisch genommen, wenn man heute zum Beispiel hingeht und zeigt einem Kind oder es sieht aus irgendeinem Grund einen Horrorfilm, ich denke mir, das Kind wird es auch wenn es erwachsen ist, wird es es immer in Erinnerung behalten. Ja. Und das ist einfach so, wenn man als junger Mensch sowas schon dann erfährt, werde ich nie vergessen. Absolut. Andreas, ich danke dir für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute. Ja, das wünsche ich dir auch. Dankeschön, auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt Mord in der Familie und ich möchte gerne mit euch reden, die ihr im engen Umfeld, im Freundeskreis, in der Familie, in der Nachbarschaft einen Mord schon erlebt habt oder eine gewaltsame Tötung. Ich möchte gerne mit einem Täter auch sprechen. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Tina und Tina ist 32. Guten Morgen, Tina. Hallo Domian. Hallo Tina. Ich finde es klasse, dich mal zu hören. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Aber zu einem sehr traurigen Thema. Ich wollte dir erstmal sagen, dass ich dich klasse finde und dass ich seit 14 Jahren deine Sendung schaue. Oh, ein ganz teurer Fan. Ja. Dankeschön. Ich es sind immer wieder Leute dabei, die mich echt zu Tränen rühren und auch mal spaßige. Und ich finde deine Sendung toll. Dankeschön, vielen Dank. Naja, aber jetzt hast du dich zu dem Thema gemeldet, Mord in der Familie. Genau, und zwar, ich bin alleinerziehende Mama von 32. Und zwar möchte ich darüber erzählen, ja, über den Selbstmord meines Vaters, der 26 Jahre zurückliegt. Ja. Ich war damals 6 Jahre alt. Ich wollte gerade sagen, da warst du ein kleines Mädel. Da war ich ganz klein, ja. Meine Welt war bis dahin in Ordnung. Ich hatte tolle Eltern. Ich hatte einen wunderbaren Papa, den ich verehrt habe. Der mein Held war, also so ein kleines Mädchen. Ne? Und wir hatten ein enges Band. Und ja, bis zu dem Tag, also das war 2-3 Monate nach meinem Geburtstag im November. Wie hast du es in Erinnerung? Was ist genau passiert? Es ist so, also ich fange mal an. Ich war bei einer Nachbarin, ich habe meine Hausaufgaben gemacht und mein Papa kam dann hoch die Treppen, also die Nachbarin, die wohnte direkt gegenüber von uns. Und er kam dann hoch und der sah sehr ernst aus. Und immer wenn mein Papa so ernst war, dann hatte ich was angestellt. Ne? Und dann sagte er zu mir, Attila, komm mal mit. Und ich hatte Respekt vor ihm. Der hat mich zwar nicht irgendwie geschlagen oder so, aber ich hatte unheimlich Respekt vor ihm. Ne? Ich bin sofort gefolgt in mein Zimmer. Er hat mich dann so, hat dann die Couch so gegen die Tür gerannt und hat mich dann auf diese Couch gesetzt. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, meine Süße, es ist so, dass der Papa sterben wird. Ach, das hat er zu dir, dem kleinen Kind, gesagt? Ja. Er hat gesagt, es ist so, dass der Papa jetzt sterben wird? Ja, der Papa wird nicht mehr da sein. Ich möchte mich von dir verabschieden. Ich möchte dir sagen, dass ich dich sehr liebe und dass ich immer bei dir sein werde. Ne? Mhm. Es war sehr schlimm für mich, Sache. Du sagst, er hat die Couch vor die Tür gestellt? Ja, damit keiner reinkommt, damit keiner mitkriegt, was er mir überhaupt sagt. Ne? Er sagte dann zu mir, Mädchen, das ist ein Geheimnis zwischen uns. Das darfst du jetzt der Mama nicht sagen. Erinnerst du dich, wie du reagiert hast als 6-jähriges Mädchen? Ich habe erst gelacht. Ich habe gelacht. Ich habe das nicht geglaubt. Ich habe erst gelacht, aber dann hat er geweint. Und ich habe das erste Mal meinen Papa weinen gesehen und dann habe ich gesehen, dass es wahr ist. Und dann habe ich das gespürt. Es ist nicht wie im Fernsehen, die kommen wieder. Ich wusste, es waren ja schon vorher Verwandte gestorben. Ja. Und ich wusste, wenn man tot ist, ist man tot, kommt man nicht wieder. Ja. Und ich wusste, von dem Augenblick an, was passiert. Ne? Wie lange blieb er denn dann noch bei dir im Zimmer? Es war circa noch eine halbe Stunde ungefähr. Er hat mich umarmt. Ich werde diese Umarmung nie vergessen. Sein Geruch, seine Stimme, ja. Es ist alles noch in meinen Ohren. Und ne? Wann hat er sich dann das Leben genommen? Wie lange? Der hatte schon dieses Zeug genommen. Er hat E605 genommen. Er hatte das schon genommen, als er zu dir kam? Ja. Das ist unfassbar. Ja, und dann ist er, wo war deine Mutter währenddessen? Meine Mutter war dann bei der Nachbarin darüber am Klüngel, was nun los ist, was ich gemacht habe, ob ich irgendwo was geklaut habe, weil ich habe meinen Apfel geklaut und habe dafür riesig Ärger gekriegt. Mhm. Ne? Jetzt, lass uns mal bei dem Pater bleiben. Die Mutter war nicht in der Wohnung, sonst war auch niemand in der Wohnung. Nein. So, und dann, wo ist er dann hingegangen? Und dann ist er, also ich bin Richtung wieder meine Nachbarin gegangen und mein kleiner Bruder, der war zu der Zeit fast 2 Jahre alt, der lief da rum und der fing dann an, mit ihm Fußball zu spielen, ne? Mhm. Eine ganze Zeit lang. Und meine Mutter fing dann an, mich zu fragen, was ist denn los? Ja, nix. Ich konnte nichts sagen. Ich hatte es ja versprochen. Und der Vater spielte zu dem Zeitpunkt noch Fußball mit dem... Das mit konnte er noch, obwohl er dieses Gift geschluckt hat? Das konnte er, ja. Und dann, wie ging es dann weiter? Und dann eine Zeit lang, ja, bis ich ein ganzes großes Boom gehört habe. Und dann einen großen Krach. Also ein Krach, der ist dann hingefallen im also das war ja so von einer Wohnung in die nächste. Also er hat sich nicht zurückgezogen in ein Zimmer, sondern er ist dann irgendwann, während er mit dem kleinen Sohn spielte... Ja, wir liefen so daraus, als wäre nichts, als wäre alles normal. Ist er dann zusammengebrochen? Der ist dann zusammengebrochen und dann fing alles an und dann fing er an, Schaum zu spucken und alle schrien auf mich ein, was ist los und ich konnte nichts sagen. Das war ganz schlimm für mich. Ne? Also er hatte deiner Mutter nichts gesagt vorher? Nichts. Er hat nur dir etwas gesagt? Nichts, er hat nur mir was gesagt. Ist ja. Das unfassbar. Und ich habe, ja, ist ja unfassbar. Ich habe große Schuld auf mich gehabt. Ganz lange. Du hast Schuldgefühle gehabt? Ja. Warum? Ganz lange, weil ich hab gedacht, hättest du das doch sofort gesagt. Ja, aber denkt ein Kind. Heute denke ich anders natürlich. Ja, sicher. Ja, ich hoffe, dass diese Schuldgefühle heute wirklich ganz weg sind. Sie sind weg. Die Schuldgefühle, sie sind weg. Ich kann ihm verzeihen. Aber er hat uns dadurch viel weggenommen. Ich muss dir sagen, Tina, bei allem Respekt vor deinem Vater, dass ich entsetzt bin darüber, was er getan hat. Also, wenn er sich das Leben nimmt, darüber wollen wir jetzt erstmal nicht urteilen. Das ist immer eine große und unfassbare Entscheidung. Er war einfach schwach für diese Welt. So, aber lass mich mal ausreden. Aber das einem Kind zu sagen, einem 6-jährigen Kind, während man schon Gift geschluckt hat, und in Kauf zu nehmen, dass man wahrscheinlich vor den Augen der Kinder stirbt, ja, finde ich, das macht mich fassungslos. Er war doch noch, er war doch bei Sinnen, er war doch klar bei Verstand, oder? Ich weiß nicht, nachdem man so ein Gift nimmt, wie man sich da fühlt. Man Nein, nachdem nicht, das ist klar, aber vorher. Vorher, ja. Also, weißt du, ich will nicht urteilen darüber, dass er sich das Leben genommen hat, aber die Art und Weise, das ist ja entsetzlich. Ja, das hat er nicht verdient. Das hat er gar nicht Nein, verdient. Das hast du auch nicht verdient, finde ich. Ja, das weiß ich heute auch. Mein Gott. Das weiß ich ja heute auch, aber trotzdem, diese Bilder, die werden mich immer verfolgen. Ich sehe ihn immer sterbend um mir. Ist er denn dann bei euch in der Wohnung gestorben oder noch ins Krankenhaus gekommen? Der ist noch im Krankenhaus gekommen. Die haben ihn an die Maschinen getan und an seinem Geburtstag, am 8. November ist er dann gestorben, ja. Also wie viele Tage lagen dazwischen, zwischen dem Vorfall? Ein paar Wochen. Wie viel? Ein paar Wochen. Das schon. Ach so, also, das heißt, sofort stirbt man nicht, wenn man dieses Gift genommen hat. Nein, also der war aber innerlich total verbrannt. Also ist er dann nochmal zu Bewusstsein gekommen? Nein, nie mehr. Also das Gift hat alles verbrannt innerlich. Also wenn er das überlebt hätte, dann nur an Maschinen für ewig. Das verstehst du? Wann hast du das deiner Mama erzählt, dass er dir das vorher gesagt hat? Ich hab's ihr nie gesagt. Du hast es ihr nie gesagt? Erst viel später und dann hat sie mir das nicht mehr geglaubt, verstehst du? Sie sagt, ich war viel zu klein, das mitzukriegen und alles. Und dabei habe ich das alles mitgekriegt. Das verfolgt mich bis heute. Also. Lebt deine Mutter heute noch? Ja, aber wir haben nicht so ein gutes Verhältnis, weißt du? Das weil dadurch, dass ich in Portugal zurückgeblieben bin, haben wir unsere Bindung zueinander verloren, verstehst du? Ach, du lebst jetzt in Portugal? Nein, das ist so, dass damals, wo meine Mutter nach Deutschland gekommen ist, ich zurückgeblieben bin mit meinen 6 Jahren. Also ich kam erst mit 10 nach Deutschland. Ne? Müssen wir jetzt auch nicht so auseinander pflücken. Das heißt, es ist nie so richtig eingehend nochmal mit der Mutter darüber gesprochen worden. Die hat das weggewischt und hat gesagt, das spinnst du dir zusammen, das stimmt gar nicht. Ja, sie leidet genauso darunter heute noch. Ich denke mal, wenn man sie darauf anspricht, dass einfach nur Narben wieder aufgemacht werden, die sie vielleicht nicht verheilt hat. Also wir konnten nie wirklich darüber reden. Ich hatte auch immer Angst. Also bis zu welchem Alter hast du denn das Schuldgefühl gehabt? Also bis ich Kinder gekriegt habe, selber. Das ist sehr lange. Das heißt, wie alt warst du? Also mein ganzes Leben lang habe ich darüber nachgedacht. Wieso hast du es nicht einfach direkt gesagt? Wie alt warst du, als du Kinder bekommen hast? 19. Also wurde ich schwanger mit 20, habe ich meine erste Tochter bekommen. Ist es denn heute so wirklich aus deinem Herzen raus, dass du ein Schuldgefühl hast? Heute nicht mehr. Nee. Heute nicht mehr, weil ich denke, er hat die Schuldgefühle, weil du dumm ja nicht glaubst an ein Leben nach dem Tod, verstehst du? Und ich habe diese Verbindung mit ihm und ich konnte sie mein Leben lang fühlen und ich weiß, dass er da ist. Ihr habt auch nie in der Familie herausbekommen, warum er sich das Leben genommen hat? Er war zu schwach für diese Welt, Domian. Wieso nimmt man sich das Leben? Weil man einfach zu schwach ist. Naja, aber man hat ja schon irgendeinen Anlass. Ja, der hat Spielsucht, hat gearbeitet und hat seine ganze Kohle in die Automaten geschmissen. Also dann Schulden auch. Ja, und dann falsche Freunde und dann Probleme in der Beziehung und dann noch 2 kleine Kinder. Und verstehst du? Und damals in Portugal war es nicht so einfach, ne? Liebe Tina, ich merke, dass ihr das natürlich verständlicherweise, auch wenn hoffentlich keine Schuldgefühle mehr da sind, dass ihr das sehr ans Herz geht. Total. Das wird mich auch immer mein Leben lang begleiten. Deshalb möchte ich dir sehr gerne ein Gespräch mit meinem Psychologen noch anbieten. Vielen Dank. Heute Nacht ist Henning hier. Das geht so, dass du auflegst, du weißt es, und dann wird hier du zurückgerufen. Danke dir für das Vertrauen, dass du mir das erzählt hast. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, danke. Ciao. Auf Wiederhören. Tschüss, Tina. Tschüss. So, wir machen weiter mit Rainer. Und Rainer ist 40 Jahre alt. Guten Morgen, Rainer. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Rainer. Auch zum Thema Mord in der Familie. Ja. Ja. Meine Schwester ist 2001 in Stuttgart umgebracht worden. Und also ich muss mal auch ein bisschen ausholen. Ich habe über die Jahre hinweg echt mit niemandem wirklich großartig darüber reden können. Ich war auch nie beim Psychologen deswegen. Was ist denn genau vorgefallen? Erzähl mal die Tat. Ja, meine Schwester, ihr Ex-Freund, also mit dem sie kurz zusammen war, ist in die Wohnung eingedrungen und hat sie wohl erstmal mit einer Champagnerflasche bewusstlos geschlagen. Dadurch hat sie ein Hämatom bekommen. Und sie ist ja nicht dran gestorben und er hat in der Zeit, als sie bewusstlos war, schon das Bügeleisenkabel abgetrennt und sie hat sich aus dem Schlafzimmer heraus gezerrt auf dem Boden, also laut Polizeibericht, und er hat sie wieder aufs Bett geschmissen und hat sie damit dann, also mit dem Kabel dann erdrosselt. Mein Gott. Aber sie hat noch gekämpft, aber es hat ja nichts genützt. Ja. Und er war ja schon einschlägig vorbestraft. Das hat sie wohl alles, also hat vieles nicht davon nicht gewusst. Und Also mir fällt, Entschuldigung, ach, ich jetzt hier stotter. Das fällt mir immer noch schwer, darüber wirklich jetzt großartig zu reden. Mhm. Also sie wusste nichts über das Vorleben dieses Mannes, großartig. Nicht wirklich. Der hat sie die ganze Zeit angelogen und hat Storys erzählt, von wegen, er wäre Chefkoch und so. Dabei war er arbeitsloser Koch. Er hat zwar Koch gelernt, aber er war arbeitslos. Mhm. Und hat sich auch von meiner Schwester Geld geliehen. Und das Witzige daran war, eine Woche vorher ruft meine Schwester mich dran, haben noch telefoniert und sie erzählt mir von dem, dass der sehr aggressiv sei. Und der hat einen Kumpel wohl irgendwie einen Kerzenständer über den Schädel geschlagen, mhm, in ihrer Wohnung drin, aus Eifersucht. Also obwohl sie nicht zusammen waren, ist er gekommen und wollte sich mit ihr unterhalten. Und ist dann gleich ausgerastet und dann musste man den zum Notarzt bringen. Und mhm, ja, es war aber sein bester Freund. Ja. Also er hat eine sehr hohe Aggressivität. Hast du denn diesen Mann auch mal kennengelernt? Nein, überhaupt nicht. Nein, ich habe den erst vor Gericht zum ersten Mal gesehen. Ja. Nee, ich habe den nicht gekannt. Wie alt ist deine Schwester geworden? 28. 28. Mhm. Ich gehe mal davon aus, dass der Mann nach der Tat geflohen ist. Der ist nach der Tat nicht gleich geflohen, sondern er hat wohl meine Schwester, nachdem sie tot war, gebadet, also hergerichtet, geschminkt, in den Morgenmantel getan. Und vorher hat er sie noch gepoppt, also ja. Das ist alles im Nachhinein, natürlich kann man das, in der Gerichtsmedizin kann man das rausbekommen. Er hat die tote Frau noch vergewaltigt und hat sie dann hergerichtet und klar. Und dann irgendwann im Laufe der Nacht hat er dann irgendwie seine Mutter angerufen, hat ihr die Tat gestanden und ist dann auch irgendwie, hat ihr meiner Schwester nach dem Telefonat mit der Mutter die Uhr, also die Golduhr abgenommen, Ring und alles. Mhm. Und ist dann, hat gewartet morgen zum, also hat sie noch entschuldigt an ihrem Arbeitsplatz, mhm, als krank, mhm, und ist dann in den Zug eingestiegen von Stuttgart nach Frankfurt am Main, mhm, hat sich eine Überdosis gesetzt, ist reanimiert worden und dann verhaftet worden, mhm, aufgrund dessen, dass die Mutter dann schon die Polizei benachrichtigt hat, dass ihr Sohn meine Schwester umgebracht hat. Er hat sie geschminkt und hat ihr den Bademantel angezogen und wo hat er sie hingelegt oder hingesetzt? Im Schlafzimmer. Das ganze Schlafzimmer war voll mit Blut bis oben hin. Und wir konnten ja 3 Monate nicht in die Wohnung und da immer noch die Plombe von der Polizei, von der Kripo, mhm, vor der Wohnung war. Und dann bin ich mit meinem Stiefvater in die Wohnung dann rein. Meine Mutter konnte nicht. Sie hat aus psychischen Gründen, die wollte uns einfach nicht sehen. Und es ging nicht. Und ich wollte meine Mutter nicht weiter belasten. Die war schon so psychisch. Es ging einfach nicht mehr. Ihr seid dann irgendwann in die Wohnung, als ihr rein durftet, seid ihr reingegangen? Ja, klar, natürlich, ja. Und da hast du das gesehen, dass alles Blut... Ja, also war das ganze Bett, die Matratze war komplett voll. Sie hatte ein französisches Bett gehabt, das war... Die ganze Matratze, das kann man sich... So ein riesen Lache Blut, die durchgesickert ist. Mhm. Bis zur Decke hoch, überall Kleber von der Polizei. Die machen ja so irgendwie so... Kleber ranmachen, wo überall das Blut hingespritzt ist. Es ging bis zur Decke hoch. Wie war dein Verhältnis zu deiner Schwester? Ein sehr gutes Verhältnis. Ich war ihr großer Bruder. Ich habe sie immer beschützt, bis auf das letzte halbe Jahr. Da muss ich sagen, da war ich, glaube ich, ein schlechter Bruder. Ich habe mir auch lange Zeit, und ich mache euch immer noch Vorwürfe, deswegen. Ich meine, dass du sie nicht gewarnt hast vor dem Mann, oder was? Ja, sie hat mir am Telefon erzählt, die Geschichte mit dem Kerzenständer, da bin ich dann schon helle geworden. Also, mhm. Ich habe ihr auch gleich gesagt, sie soll den nicht mehr reinlassen, und sie hatte gemeint, es wäre jetzt harmlos, da wäre ja Schluss und es wird auch nicht mehr wahrscheinlich kommen. Wahrscheinlich ist das müßig, das zu bedenken, denn sie war ja offensichtlich verliebt in den Mann. Und da kann man natürlich auch als großer Bruder oder als Freund, wenn man noch so kluge Argumente hat, kann man wahrscheinlich nicht viel unternehmen und nichts machen, nichts verhindern. Als du dann in diese Wohnung kamst und dieses Blut gesehen hast, das muss doch für dich ein unfassbarer Schock nochmal gewesen sein, oder? Das hat das doch nochmal so ganz klar gemacht. Es war sehr schrecklich, muss ich schon sagen. Ich habe als ich da in diesem Schlafzimmer angekommen bin, da lag ja das Blut auch noch auf dem Boden. Also ich habe alles weggewischt, ich habe alles sauber gemacht mit meinem Stiefvater zusammen. Nach so langer Zeit war das immer noch flüssig, das Blut? Ja, flüssig nicht, das war getrocknet. Und getrocknet, das war, ja. Ja, ich hab's, wir mussten ja sauber machen, ja. Wir mussten ja die Wohnung räumen. Ne? Ja. Und ich muss ja, so, ich habe im Nachhinein, ja, da hatte ich irgendwie, auch da war ich und meine Mutter, wir hatten ja irgendwie, waren irgendwie gefrustet von dieser Nachbarschaft auch so. Die Leute und so, alle wollen angeblich nichts gehört haben und obwohl sie nach Hilfe geschrien hat, das hat sich so nachher herausgestellt. Keiner, also mir hat wirklich keiner sich bereit erklärt, irgendwie mal zu schauen, was da geht. Ja. Wie so oft. Das war eine junge Frau, die sehr hübsch war und gemodelt hat. Und meine Schwester ist im Internet gekommen, hat auch ein Buch dort veröffentlicht. Und eine Moment, langsam, eine andere Schwester hat ein Buch veröffentlicht? Oder? Nein, das war, ich habe nur eine Schwester und sie hatte nur eine. Und die hat ein Buch veröffentlicht, deine Schwester? Ja, also, ja. Aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Zu was ist dieser Mann verurteilt worden? Ja, zu 20, also lebenslänglich mit Sicherheitsverwahrung. Mhm. Du hast gerade am Anfang gesagt, dass dir das sehr schwer fällt, weil du gar nicht so viel in den letzten Jahren, es sind jetzt 10 Jahre dann, darüber gesprochen hast. Wie kommt das, dass du nicht darüber gesprochen hast? Ja, ich hatte die ersten 5 Jahre, ich bin die ersten 5 Jahre mit meiner Mutter jeden Tag oder fast jeden Tag auf dem Friedhof. Mit der Mutter? Mit der Mutter. Ja, ich habe meine Mutter begleitet, die ersten 5 Jahre. Mhm. Ja, ich bin inzwischen auch nach Berlin umgezogen von Stuttgart. Ich bin jetzt in Berlin. Mhm. Und aber hast du wenn du mit der Mutter zum Friedhof gegangen bist, seid ihr schweigend zum Friedhof gegangen oder habt ihr? Nein, klar, wir haben schon geredet und auch darüber geredet. Ja, natürlich, klar, das ist jeden Tag, das war jeden Tag das Thema und das ist auch bei meiner Mutter heute noch. Sie redet ja von meiner Schwester, als wenn sie immer noch lebendig wäre, also sie ist nicht tot. Also aber du hast ja. Außer mit deiner Mutter nicht viel mit anderen Menschen darüber gesprochen. Nee, das darfst du an. Nein, ich habe vielleicht mal angedeutet oder so, aber nicht bei jedem. Also vielleicht gibt es 1 oder 2 Menschen, die das wissen, also in den ganzen Jahren. Bist du in einer Beziehung? Hast du eine Frau, Freundin? Zurzeit nicht, nein. Ich hatte aber währenddessen eine Beziehung und die ist katastrophal natürlich verlaufen. Danach, ich hatte die Dame, also das Mädel, 3 Tage vorher kennengelernt. Mein Gott, zu dem Zeitpunkt war ich kurz froh, dass sie da war, dass sie nicht alleine war. Aber diese Beziehung ist dann in die Brüche gegangen, aufgrund dessen. Also, ich meine, ich habe dann auch noch mit ihr, hätte ich noch eine Tochter gehabt, die ist dann auch noch tot zur Welt gekommen. Also von daher. Moment, du hast mit ihr eine Tochter gehabt noch? Ich hätte noch eine Tochter, ja. Wie du hättest noch eine Tochter? Ja, ich hätte mit dieser Frau, die ich da kennengelernt habe, noch eine Tochter, weil die Tochter ist ja. Weil du hast eine Tochter? Die ist tot, nein, die ist tot geboren. Ach so, verstehe. Ja. Rainer, was hast du damals für diesen oder über diesen Mann gedacht und empfunden und was denkst du heute über diesen Täter? Eigentlich immer noch dasselbe. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe ja schon Hass und das klingt jetzt vielleicht krass im Fernsehen, aber ich habe schon Mordgedanken gegen diesen Kasper. Also ich habe, das war meine Schwester und das ist Mordgedanken vielleicht ein bisschen zu weit hergeholt, aber man hat irgendwie so diesen puren Hass in sich drin, den man nicht los wird. Ja. Wenn man darüber nachdenkt, dann kommt es einfach wieder hoch und was der alles so im Gerichtssaal vom Stapel gelassen hat, so und wie hat er sich denn im Gerichtssaal zu der Tat geäußert? Der ist ein Narzisst, hat ein Gerichtspsychologe herausgefunden, dass er eine narzisstische Persönlichkeit ist und also selbstverliebt, ja. Also es gab auch bei ihm kein Wort des Bedauerns im Gerichtssaal. Ja, da ganz zum Schluss wollte er sich noch bei uns mit so einem lächerlichen Brief, den er da geschrieben hat, entschuldigen, hat ihn laut im Gerichtssaal vorgelesen. Mein kleiner Bruder ist dann aufgestanden und ich habe meinen Bruder festhalten müssen und weil das ja jeden Tag 3 Polizeibeamte dabei gewesen, die den bewacht haben, weil ich mit meinem Bruder ja schon eine Aussage gemacht habe bei der Kripo damals. Also er wollte sich dann im Gerichtssaal irgendwie läppisch entschuldigen oder wie? Ja, aber ich glaube, der wollte irgendwie sich nochmal in Szene setzen oder so. Der hat es auch gar nicht alles so ernst genommen irgendwie oder gar nicht realisiert, dass er jetzt hier, sag ich mal, ins Gefängnis kommt. Aber er hat die Tat gestanden. Naja, klar, logisch, liegen ja nichts anderes übrig. Ja. Naja, gut, es gibt ja die verrücktesten Aussagen und Verhaltensweisen von Tätern. Naja, der hatte 98 Vorstrafen schon vorher in der Jugend und also schwere Delikte, 19, räuberische Erpressung, Körperverletzung, Mordbedrohung, alles Mögliche. Ja. Also auch eine Erschütterung in der Familie, die das ganze Leben lang anhalten wird. Ja, natürlich. Das glaube ich, ja. Herr Rainer, ich möchte auch dir gerne noch, da du ja noch nicht sehr viel geredet hast darüber, noch jetzt ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten. Mhm. Ja, möchtest sehr du? Gerne. Ja, sehr gerne. Bieten wir gerne an. Ich bitte dich aufzulegen und du wirst von ihm, von Henning angerufen, vielleicht nicht direkt, aber in ein paar Minuten schon. Alles klar. Ja. Gut, okay. Alles Gute wünsche ich dir und auch dir danke für das Vertrauen, dass du dich hier bei mir geäußert hast. Alles klar. Alles Gute wünsche ich dir, Rainer. Tschüss. Tschüss. So, jetzt muss ich mal eine Sekunde diese Sendung hier verlassen. Einen kleinen Moment mal eben. Jetzt werden meine Kollegen werden jetzt ganz unruhig. Das muss ich euch jetzt erklären. Hier ist ich habe vorhin vor der Sendung das Fenster ganz weit aufgemacht und es ist so kalt, dass ich denke, jetzt muss ich mal das Fenster zumachen, weil es ist sonst viel zu schattig, um weiter zu moderieren. So, wir haben 1:36 Uhr und unser Thema heute Nacht heißt Mord in der Familie. Ich möchte gerne mit euch und tue das ja auch schon die ganze Zeit sprechen, die ihr in der Familie einen Mord, eine gewaltsame Tötung erlebt habt oder im nahen Umfeld oder im Freundeskreis. Telefonnummer 0800 220 5050, so erreicht ihr uns kostenfrei, oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Johnny und Johnny ist 55. Guten Morgen. Der Johnny macht mal bitte den Ton weg vom Fernseher oder Radio. Hallo? Hallo? Eigentlich sollte jetzt Johnny hier sein. Ich höre mich im Hintergrund, aber ich höre keinen Johnny. Hallo? Ja, dann schlage ich mal vor, dass meine Kollegen Johnny gleich nochmal versuchen und wir unterbrechen das mal hier. Und wir machen dann weiter mit Nino. Und Nino ist 43. Guten Morgen, Nino. Hallo, Domian. Hallo, Morgen. Nino. Guten Morgen. Hi. Schönes Handtuch an. Dankeschön. Ja, und so. Es geht darum, meine Schwester ist vor 8 Jahren ermordet worden von ihrem Ehemann. Von dem Ehemann? Ja. Warum? Der war krankheitseifersüchtig und... weiß ich nicht, dass sie jahrelang immer misshandelt und geschlagen und sie durfte nicht alleine raus. Ja. War schon, sie hat ihn dann verlassen. Mhm. Nach über 30 Jahren Ehe. Sie war 5 Jahre, als er sie ermordet hat. Und wollte halt frei sein. Sie hat 5 Kinder mit ihm gehabt. Und als die Kinder groß genug waren und aus dem Haus. Versuch mal ein bisschen deutlicher. Also, Entschuldigung. Wie viele Kinder? 5 Kinder. 5 Kinder. Und sie hat sich von ihm getrennt vorher? Die hat sich getrennt, als... Weil sie es nicht mehr ausgehalten hat. Nicht mehr ausgehalten. Und ja. Die Kinder waren alle aus dem Haus. Und ja, und irgendwann... Die waren schon alle aus dem Haus? Wie alt ist deine Schwester geworden? 50. Ja. Hm. Ja, und die Jungs waren damals 18 geworden. Ja, und die haben auch alle zusammen gewohnt in Frankfurt. In einem großen Haus zusammen und... Mein Schwager war dann wohl auch seine Nähe hat irgendwo gewohnt und hat wohl immer verprügeln wollen oder immer hinterher und hat auch. Wie lange waren die denn schon getrennt? 3 Monate. 3 Monate und dann kam es zu der Tat. Ja, sie kam uns besuchen und war total glücklich und sagt, jetzt kann ich endlich leben, ich bin weg von denen. Das ist erstmal im Leben, wo ich richtig atmen kann und obwohl ich weiß, sie wird mich umbringen, hat sie gesagt. Hat sie gesagt. Und wir haben nicht hingehört. Wir haben es gehört, aber nicht glauben wollen, denke ich mal. Was ist dann und wie ist es genau passiert? Sie hat im Bistro gearbeitet, wir haben auch darüber gewohnt. Und hat dann morgens wohl aufgeräumt. Da kam er dann dahin und hat sie mit 2 Schüssen in den Rücken ermordet und 2 Schüsse im Rücken? Ja. In dem Bistro ist sie erschossen worden? Vor dem Bistro beim Aufräumen. Und ihr habt, du und deine Familie, ihr habt über dem Bistro gewohnt? Nein, Ihre Familie. Ihre Ach so, Ihre Familie. Ihre. Wir wohnen ganz weit, also wir wohnen in Nordrhein-Westfalen und die haben halt in Hessen in Frankfurt gewohnt. Mhm. Und ja, der älteste Sohn hat dann die Schüsse gehört, kam, und der hat sich direkt gedacht, was passiert ist, ist runtergelaufen und ist dann, meine Schwester ist dann in den Händen von dem ältesten Sohn gestorben. Und noch in dem Bistro dann? Ja. Zwei Schüsse in den Rücken? Zwei Schüsse in den Rücken. Mein Schwager ist dann nach Hause gelaufen und hat sich Pfeile in den Mund geschossen und sich das Leben genommen. Ach so. Hm. Woher hatte er die Waffe? Die hatte von irgendwelchen Kriminellen in Frankfurt gekauft, weil der hatte auch viel mit Kriminellen zu tun, hat nie gearbeitet, immer so kleine Gaunereien gemacht. Und, mhm. Ja. Als der Sohn dann runterkam in das Bistro, da war der Vater schon weg. Na ja, schon weg. Der war schon weg. Mhm. Er hat wohl aus dem Fenster geguckt und hat nur noch sehen können, wie er weggelaufen ist. Und die Mutter unten in der Blutlache halt. Was für eine auch unfassbare Tragik für die Kinder und gerade auch für diesen Sohn. Ganz schlimm, ja. Dass der Vater die Mutter umgebracht hat. Ganz schlimm, ja. Das heißt, da, wo die Mutter endlich frei war von ihm nach einer Horror-Ehe, macht er das. Macht er das, genau. Und sie hat es in Kauf genommen. Die 3 Monate Leben waren für sie wichtiger als ein Leben lang nicht zu leben, würde ich jetzt mal sagen, heutzutage, ja, so denke ich drüber. Die waren so lange verheiratet, sagst du? Ja. Wie war denn dein Verhältnis zu diesem Schwager? Also ich habe, also ich war 6 Jahre alt, als wir sich kennengelernt haben und wir sind halt... 16 Jahre? Sechs Jahre. Sind verheiratet worden von... Moment, da verstehe ich ja nicht. Die waren 6 Jahre alt, als sie sich kennengelernt Nein, haben? Nein, ich war 6 Jahre alt, als mein Schwager halt meine Schwester kennengelernt hat. Der ist vorgestellt worden oder wie es in Italien halt so üblich ist, in Süditalien. Ihr seid Italiener? Ja. Ja. Ja, und das hat sie dann halt, klar, hat sich dann vorgestellt und sollten dann auch heiraten. Und aber schon, bevor die geheiratet haben, war schon immer viel Ärger und viel Stress, hat die auch schon geschlagen. War das eine arrangierte Ehe? Ja. Kann man das so sagen? Ja, ja. Also keine freiwillige Ehe? Keine freiwillige Ehe. Die Familien hatten es beschlossen? Genau. Mhm. Und mein Vater hat das wohl mitgekriegt, dass er auch geschlagen worden ist. Und dann hat man ihm auch gesagt, er ist nicht ganz normal, der ist ein bisschen verrückt, weil er ist schon immer so eifersüchtig gewesen, mein Schwager. Und dann wollte er es eben die Ehe also annullieren lassen, also nicht heiraten. Und da hat er eben gedroht, dann fahre ich nach Süditalien, erzähle überall rum. Seine Tochter ist mit mir rumgehurt und sie hat mich hier. So schlimm fängt es schon an. Meinem neuen Vater war das dann natürlich die Ehre viel wichtiger und hat das halt zugelassen. Also der Vater hat im Prinzip, euer Vater hat quasi erzwungen, dass diese Ehe, die schon am Anfang so zerrüttet war, im Prinzip weitergeführt wurde. Genau. Und deine Schwester hatte nicht die Kraft, sich aus dieser Ehe alleine rauszulösen. Nein. Und dann ist halt der Kontakt abgebrochen, weil wir keinen Kontakt haben durften. Ich durfte nicht mehr dahin, weil ich mit 6 Jahren zu gefährlich wurde, wie meine Schwester sagt, mein Schwager, ich werde langsam ein Mann. Mit 6 Jahren? Ja, das sagt ja schon alles, dass der nicht ganz normal ist. Das heißt, du hast in all diesen vielen Jahren gar keinen engen Kontakt zu den beiden gehabt? Alle paar Jahre mal gesehen. Ach so. Hast du denn mit deiner Schwester telefoniert? Ganz selten, aber die war voller Liebe, die war sowas von, weiß ich nicht, die war ein herzensguter Mensch, die war toll. Aber das heißt, dieser Schwager hat deine Schwester komplett isoliert von allen anderen Leuten. Total, ja. Selbst zu dir, zum eigenen Bruder, durfte sie dann keinen Kontakt haben. Und auch mit anderen Schwestern nicht, genau, ja. Haben wir die mal besucht, da haben wir gemerkt, dass an der Tür waren Zimtschlösser. Mhm. Die hat sie auch von draußen abgeriegelt und weil sonst irgendwie ein anderer Mann dran gehen konnte. Also war schon tierisch krank. Und machst du dir dennoch, ich meine, das wäre allzu menschlich, im Nachhinein doch irgendwelche Vorwürfe, dass du denkst, ja. Ich hätte doch mehr machen müssen, mich doch mehr einbringen, oder? Spätestens als sie hier war und wo sie gesagt hat, der wird mich so umbringen und sie hat ja auch recht gehabt und auch mein Vater. Ja, da waren ja schon 30 Jahre vergangen, ich meine jetzt vorher. Vorher habe ich halt immer mehr Angst gehabt. Ich bin halt so erzogen worden, dass wir da nicht drüber reden sollten, dass wir ein normales Opfer, die Leute draußen sehen nichts. Oder bekommen mit, was nicht. Achso, also du bist auch mit Angst und Respekt erzogen worden. Ja, ich bin auch viel geschlagen worden. Und ich habe es auch meinem Vater gesagt, ich habe meinem Vater eigentlich die Schuld gegeben. Ich habe gesagt, du weinst jetzt um deine Tochter, aber du hast sie auch mit umgebracht. Wie haben denn deine Eltern das, oder eure Eltern das dann ja, aufgenommen, diese furchtbare Tat? Ich kann es nicht sagen. Die haben zwar geweint, und aber im Grunde genommen, die wussten doch, dass das passieren wird. In meinen Augen sind sie mit Schuld gewesen. Wie geht es den Kindern? Den fünf Kindern? Hast du denn heute mit den Kindern Kontakt? Ja, wir haben Kontakt, wir telefonieren mal, aber wir sind doch alle groß und haben ein eigenes Leben, aber das ist auch alles, das ist kein Zusammenhalt, das ist gar nichts. Bei uns in der Familie auch nicht, das ist auch kein Zusammenhalt, keiner traut den anderen. Und also auch eine sehr, sehr schlimme Geschichte in der Familie, die genauso wie die anderen Geschichten, die wir vorhin gehört haben, die man auch ein Leben lang mit sich trägt. Und die trägt man auf jeden Fall mit. Ja, furchtbar. Ich träume da eigentlich ständig von, jeden Tag von. Mein Vater und ich weiß nicht. Ich danke dir. Danke dir auch, dass du angerufen hast. Alles Gute wünsche ich dir. Wünsche ich dir auch. Tschüss. Ciao. So, jetzt frage ich meine Regie, mit wem wir weitermachen. Mit Angie. Und Angie ist 49. Guten Morgen, Angie. Ja, schönen guten Morgen. Ich rufe aus Berlin an und bei mir geht es um einen erweiterten Suizid im Bekanntenkreis. Also einen erweiterten Suizid, was heißt das? Das heißt halt ein Selbstmord, wo die Kinder mit in den Tod genommen wurden. Ach du je. Aus dem näheren Umfeld? Ja, es ist halt eine Frau gewesen in meinem Alter, ist vor etwa anderthalb Jahren passiert, in Berlin-Schönefeld, ging auch durch die Medien. Welches Verhältnis hattest du zu dieser Frau? Wir sind sozusagen zusammen groß geworden und auch in der Jugend haben wir viel Zeit miteinander verbracht. Und später haben wir uns eine Zeit lang aus den Augen verloren und dann wiedergefunden dadurch, dass sie eine Kollegin meiner Mutter wurde. Also eine gute Bekanntschaft, fast schon eine Freundschaft. Ja, genau. Mhm. Ja, erzähl mal, was genau passiert ist. Ja, also es war so, dass ich, ich glaube im August war das 2009, vorm Fernseher saß und Nachrichten auf dem RBB hörte, junge Frau, 47 und drei Kinder verbrannt im Auto in Schönefeld unter der Autobahnbrücke. Und irgendwie habe ich ein ganz komisches Gefühl gehabt, das wird doch nicht diejenige sein. Ich hatte sie noch vor drei Wochen getroffen, zum Kaffee trinken. Mhm. Und du hattest da schon das Gefühl, sie wird es doch wohl nicht sein? Ja, irgendwie war... Wie merkwürdig, ne? Ja, also irgendwie ganz komisch. Und dann habe ich die nächste Nachrichtensendung nochmal verfolgt und da wurde ein Foto von ihr gezeigt. Und also da habe ich gedacht, das gibt's gar nicht. Ja, und dann habe ich bei einer gemeinsamen Bekannten angerufen und habe gesagt, sag mal, ist sie das? Und dann sagt die ja. Und was ist jetzt konkret genau passiert? Also sie ist im Prinzip früh morgens, so gegen 4 Uhr hat sie die ehrliche Wohnung verlassen, mit den Kindern im Auto. Die hatte sie vorher, wie es sich dann rausstellte, später wohl mit Tabletten betäubt. Wie viele Kinder? Drei Kinder? Und wie alt war? Also das Jüngste war gerade eingeschult und das Älteste war 13. Ja. Und sie hat dann wohl von unterwegs ihren Mann angerufen und sozusagen Abschiedsbrief auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Sie können nicht mehr und er soll ein neues Leben ohne sie anfangen, so wäre er besser dran. Und dann ist sie halt von Altklinik aus bis Schönefeld gefahren, das sind ungefähr so 5 Kilometer, hat dort unter der Autobahnbrücke das Auto abgestellt und mit dem Benzinkanister innen alles vollgegossen und angezündet. Und hat sich wieder reingesetzt? Die saß mit drin im Auto, hat zugeriegelt von innen und hat angezündet. Das heißt, die ist bei lebendigem Leibe verbrannt? Ja. Und die Kinder, wollen wir mal hoffen, dass die Schlaftabletten bekommen? Ja, also genau, das war auch lange Zeit mein Problem, dass ich also immer wieder dieses Bild vor mir hatte, wie sie das machen kann als Mutter. Die hat jahrelang gekämpft darum, überhaupt schwanger zu werden. Ihr wurde Jahre erzählt, sie könnte keine Kinder kriegen und dann kamen sie aber doch. Aber sie war halt, so lange wie ich sie kenne, immer eine Frau, die unwahrscheinlich engagiert war und kaum an sich selber gedacht hat. Ich denke, die war einfach überfordert mit dem Leben und konnte sich selber nicht zugestehen, dass sie überfordert war. Da war, ja. Das habe ich gerade nicht richtig verstanden, die war in einer Beziehung, also es gab einen ja, Mann. Ja, die war verheiratet. Und die lebten auch zusammen. Ja, ja, klar. Das war eine nach außen hin eine intakte Familie. Und als sie aus der Wohnung mit den Kindern herausgegangen ist, das war ja früh morgens, sagst du. Ja, ja. Wo war der Vater? Der hat geschlafen, der hat davon nichts mitbekommen. Als der aufstand und zur Arbeit wollte, hat er die vermisst und hat dann auf dem Anrufbeantworter die Nachricht gesehen. Was? Und da war es zu spät. Was für eine Tragödie. Ja. Aber nochmal zu diesem Vorgang des Verbrennens. Ja. Wahrscheinlich waren doch die Kinder, sonst hätten die sich ja gar nicht ins Auto reinbewegen können, nicht komplett schlafen. Die waren ja, vielleicht ja, also es wurde gesagt, sie wären betäubt gewesen, ja, also irgendein Beruhigungsmittel hätten sie bekommen. Aber die Frau war nicht betäubt. Nee, die Frau war nicht betäubt. Also die hat das wohl schon mit bei vollem Bewusstsein gemacht. Und unfassbar. Ja, und wie gesagt, ich habe da auch lange drunter gelitten und immer diese Bilder gehabt. Und erst nachdem ich mich mit einem befreundeten Feuerwehrmann unterhalten habe und der mir vergewissert hat, dass die da wirklich im Prinzip innerhalb von Sekunden ohne Bewusstsein sind, weil durch diese Verpuffung halt der Sauerstoff weg ist. Mhm. Und sofort die Atmungsorgane verätzt werden. Erst seitdem kann ich da mit ein bisschen mehr abschalten. Wollen wir wirklich hoffen, dass alle fast nichts gemerkt haben. Ja, ne? Das ja. muss man dann noch sagen in dem ja, Fall. Ja, ist der absolute Horror, diese Aber, Vorstellung. Wie urteilst du über die Frau? Ich kann überhaupt nicht urteilen darüber, weil, wie gesagt, ich bin selber Mutter von 3 Kindern und also ich hätte es mir für mich nicht vorstellen können. Ich denke einfach, sie hatte Depressionen und sie war in Behandlung, ja, und ich will dir mal was sagen. Ich urteile jetzt doch mal über die Frau. Auch wenn diese Frau Depressionen hatte und in Behandlung war, davor haben wir alle Respekt. Und wenn sie das Gefühl hatte, sie kann nicht mehr, dann haben wir davor auch Respekt. Aber sie darf nicht ihre 3 Kinder mit in den Tod reinreißen. Nein, das ist schwer nachzuvollziehen. Sie hätte auch alleine wegfahren können und sich das Leben nehmen können. Ja. Warum hat sie die Kinder mitgenommen? Eben. Weiß man das? Nee, man weiß es nicht. Also sie waren wohl alle 3 ziemlich schwierig, wohl gingen in Richtung ADS. Also und vielleicht hat sie gedacht, der Mann packt das nicht mit denen. Sie hat ja gesagt, du bist ohne uns besser dran, fang ein neues Leben an, ja. Kanntest du diesen Mann auch etwas mehr? Ja, wir haben auch Kontakt im Nachhinein gehabt. Wie hat der das denn verkraftet? Ja, naja, sagen wir mal so, er hat halt gesagt, dass er irgendwie weiterleben muss und dass er halt gut aufgefangen ist im Bekannten- und Freundeskreis und er versteht es bis heute nicht und ja, also es... Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ein Leben weitergehen kann, wenn man so etwas hat erleben müssen, dass die eigene Frau die 3 eigenen Kinder hat. Umgebracht, die hat sie umgebracht, so muss man sagen. Sie hat sie getötet, sie hat sie ermordet. Ja, es ist ein Hammer. Angie, auch dir vielen Dank für deinen Anruf. Ja. Und schöne Grüße nach Berlin und alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. So, meine Lieben, weiter geht es mit Otto und Otto ist 49. Schönen guten Morgen, Otto. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Ja. Also, mein ältester Bruder hat damals meinen Vater umgebracht. Moment, ich hab's akustisch nicht verstanden. Wer? Mein ältester Bruder. Dein ältester Bruder hat den? Mein Vater umgebracht. Den Vater umgebracht. Wann war das? Das war 1974. Und ja, mein Vater war eigentlich so ein Schläger. Wie alt war der Bruder damals? Mein Bruder war damals 14. 14? Mhm. Und ja... Mein Vater hat eigentlich nur uns verprügelt, meine Mutter verprügelt. Also es war nicht gerade so die schönste Kindheit, die man da hatte. Mhm. Und dann hat meine Mutter sich scheiden lassen und irgendwie ist dann mein ältester Bruder nach 4 Jahren, nochmal dahingegangen. Er sagte, er wollte sich aussprechen. Da war er 14? Mhm. Da ist er dahingegangen und wollte sich aussprechen. Macht man das mit 14, 1974? Ich weiß es nicht. Also es wurde so dargestellt. Und ja, anschließend ist das da so ein bisschen auseinandergelaufen und dann ist mein Bruder hingegangen und hat ein Messer genommen und hat 14 Mal zugestochen. gestochen. 14 Mal und dann schließlich sind er das Haus angesteckt. Du musst ein bisschen deutlich sprechen. Ich verstehe dich ganz schlecht. Er hat 14 Mal zugestochen und was hat er dann gemacht? Dann hat er das Haus noch angesteckt. Das Haus angesteckt. Wollte das dann so verschleiern und dann bei der Polizei, die Feuerwehr ja da gewesen. Wer war denn in dem Haus noch außer dem Vater? Da war nur mein Vater. Ihr Vater. Und? Der Vater war sofort tot? Das weiß ich nicht, also ich nehme an, dass er sofort, also der mit 14 Messerstiche in der Brust, sieht schlecht aus, also. Ich gehe mal davon aus, aber hast du nicht gerade gesagt, dass der Vater auch ein sehr starker Mann war? Ja, aber trotzdem, der war ein Schläger. Der hat seine Tauben gehabt, die Tauben waren für den, hat ein und alles. Nein, ich meine, er konnte sich nicht zur Wehr setzen gegen den 14-jährigen Sohn. Ich weiß es nicht, wie der gegangen ist. War der 14-jährige Sohn, ich kann die Zahlen jetzt nicht so schnell auseinanderhalten, wie alt warst du dann damals? Ich war 10 Jahre. 10 Jahre alt, okay. War der denn schon mit 14 ein kräftiger Kerl? Ja, mein Bruder ist gut drauf gewesen, also. Ja. Du war ja Jugendlicher, das gab Jugendstrafe. Ja. Wie lange ist er ins Gefängnis gewandert? 7 Jahre. Wie ist dein Verhältnis zu deinem Bruder? Ich sag mal so, wir haben ihn niemals deswegen verurteilt. Weil, ich sag mal, was wir da erlebt haben, das war keine Kindheit. Und also ihr habt sehr schlimme Sachen und sehr viel Misshandlung und Gewalt erlebt. Eigentlich nur. Und ich sag mal so, mein letzter Bruder, ich würde ihn niemals deswegen verurteilen. Aber er hat einen Menschen auf dem Gewissen. Ja, aber trotzdem. Auch wenn es ein schlechter Mensch war, er war ein Mensch. Ja, ist gut, er war ein Mensch, aber ich sag mal, wenn ich das sehe, was da passiert ist, mit uns passiert ist und mit meiner Mutter und alles, dass da mal irgendwo so ein Kurzschluss kommt, das kann ich ja irgendwo verstehen. Wie steht denn dein Bruder? Hast du heute Kontakt noch zu ihm? Nee, der geht nicht, der hat sich totgesoffen. Ach so. Ja, und ich sag mal, selbst die da beim Gericht, der wurde ja da so ein Psychologe, musste sich ja mit denen so unterhalten und alles drum und dran. Und die haben auch gesagt, durch die Kindheit und so weiter, das wurde alles berücksichtigt. Deswegen hat mein Bruder auch nicht die Höchststrafe damals gekriegt. Und wie alt? Wir haben nicht geheult oder so. Das war uns irgendwie egal gewesen. Als ihr das gehört habt, habt ihr nicht geheult. Gab es sogar so ein gewisses Gefühl, ich will nicht sagen der Freude, aber der Genugtuung? Ja, so eine Erleichterung. Was hat die Mutter dazu gesagt? Meine Mutter, die hat gar nichts dazu gesagt. Die hat das, ich meine, meine Mutter sind die Nerven zusammengebrochen. Wie dann, mein Bruder wurde morgens abgeholt und spät nachmittags kam ein Polizist mit dem Fahrer an. Und da wussten wir genau schon, was los war. Und dann hat meine Mutter das so nach und nach erklärt, dass der aber vorhin zugegeben hat, dass er das gemacht hat. Das Schlimme daran ist ja, dass der Vater quasi nochmal brutal zugeschlagen hat, indem er den Jungen letztendlich dazu verführt hat, ihn umzubringen. Das heißt, es war nochmal ein Sieg des Vaters letztendlich. Ja, aber wir sind auch fest der Meinung, dass der Wolfgang das niemals alleine gemacht hat. Weil das geht nicht. Und das haben wir wussten, dass der kann das nicht alleine gemacht haben, aber der dabei gewesen ist, den hat er wohl nie gesagt, dass da einer dabei war. Aber letztendlich war das Leben deines Bruders durch diese Tat ja auch kaputt. Das war total im Arsch. Der ist nachher aus dem Knast gekommen und es ist so gewesen, als wenn der diese 7 Jahre stehen geblieben ist. So als wenn der, wie soll ich das sagen, der ist im Knast gekommen. Und wie der rausgekommen ist, da war für den das Jahr 1974 aktuell. Du sagst, er hat sich totgesoffen. Wie alt ist er denn geworden? Der ist knapp 50 geworden. Und ein unglückliches Leben geführt. Ja, der ist aus dem Knast gekommen, hat dann versucht, sofort Arbeit zu kriegen und das hat er ja auch geschafft. Und dann fing er an mit Sauferei und dann hat er nochmal so einen älteren Mann verprügelt. Wegen 5 Mark oder so. Wie war denn dein Verhältnis zu dem Bruder bis zu seinem Tod? Schlecht. Warum? Weil ich hab das nicht verurteilt, was der mit meinem Vater gemacht hat. Bloß was danach kam, dass der einen älteren Mann wegen 5 Mark verprügelt hat. Und das war ein Mann von über 70 Jahre. Und nur um sich eine Flasche Bier zu holen, das habe ich verurteilt. Weil Lieber Otto, ich muss Schluss machen, die Sendung ist gleich vorbei. Mhm. Auch an dich das Dankeschön für das Vertrauen, das erzählt zu haben. Mhm. Und dir wünsche ich alles Gute von Herzen. Ja, danke, Domian. Auf Wiederhören, tschüss. Ja, Domian. In der Technik heute Nacht Henrik Hage und wir melden uns morgen wieder ein, Radio ist live, ein und wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Bis dahin, tschüss.